Phil brachte Jake in den Untersuchungsraum zurück, und sobald man ihm versichert hatte, dass eine Blutabnahme im Vergleich zum Kauterisieren seiner Nase ein Spaziergang sei, krempelte Jake den Ärmel hoch und empfing den Nadelstich mit stoischem Gleichmut. Eine Woche später rief ihr Hausarzt an und sagte, es tue ihm leid, der Überbringer schlechter Nachrichten sein zu müssen, aber es sehe so aus, dass Jake an akuter lymphatischer Leukämie leide. Ihr einst kräftig gebauter Sohn baute zusehends ab. Nach den ersten 8 Monaten dessen, was im Volksmund als Blutkrebs bezeichnet wurde, zeigte Jake einen Besserungsschub, der seinen Eltern einen etliche Wochen anhaltenden, grausamen Hoffnungsschimmer vergönnte. Dann kam der Absturz. Jacob Theodore Parker starb am 23. März 1953 im Regionalkrankenhaus in Portsmouth im Alter von 10 Jahren. Den größten Teil von Jakes Trauerfeier über ruhte Sals Kopf an der Schulter ihres Ehemanns. Sie weinte, Phil nicht. Seine Tränen waren allesamt während Jakes letztem Krankenhausaufenthalt aufgebraucht worden. Sal hatte bis ganz zum Schluss auf eine weitere Remission gehofft, dafür gebetet, aber Phil wusste, dass es mit Jake zu Ende gehen würde. Der Antwortmann hatte es ihm im Grunde so gut wie verraten. Später an jenem Tag fragte er sich, ob er bei der Beerdigung Gin in ihrem Atem gerochen hatte. Falls das der Fall war, war das allerdings kaum der Beachtung wert. Die Parkers gehörten der Generation Schnäpschen hier und Zigarette da an. Sally Ann hatte im Kreise ihrer Mutter und ihres Vaters und deren Freunden schon leichte Cocktails genossen, als sie 16 Jahre alt war. Und immer wenn Phil nach Hause kam, erwarteten ihn Drinks. 2 vor dem Abendessen waren die Regel. Manchmal trank Phil 1 oder 2 Dosen Bier, während sie fernsahen, und Sal genehmigte sich dann meist einen Gin Tonic. Erst später, in der Rückschau, wurde Phil klar, dass aus einem Gin Tonic am Abend 2 und manchmal 3 geworden waren, aber sie war stets um 6 Uhr morgens aufgestanden, hatte Jakes Pausenbrot für die Schule gepackt und ihnen dreien das Frühstück zubereitet. Es war die Generation Frauen kochen, Männer essen. Beim Empfang nach der Bestattungszeremonie konnte er es nicht mehr einfach nur abtun, ganz und gar nicht. Sal war in der Küche und erzählte Mrs. Keane die Geschichte, wie Jake seinen ersten Zahn verloren hatte, wie sie das eine Fadenende um jenen lästigen Wackler und das andere um die Klinke an der Kinderzimmertür geknotet hatte. »Beim Türzuschlagen ist der Zahn regelrecht rausgeflogen«, sagte Sal. Nur, dass die Zischlaute alle verwaschen klangen und Phil sah, wie Mrs. Keane, die Hübsche, wie Harry an jenem Tag meinte, wo Phil zum 2. Mal den Antwortmann traf, vor ihr zurückwich, Schritt für Schritt, vor ihrer Fahne zurückwich. Sal holte Schritt für Schritt zu ihr auf und fing mit einer 2. Geschichte an. In der gestikulierenden Hand hielt sie ein Likörglas, das sich so neigte, dass vom Inhalt etwas auf den Boden schwappte. Phil ergriff ihren Arm und sagte, ihre Verwandten wollten sie sehen, ein reiner Vorwand. Sal ließ sich widerstandslos abführen, warf jedoch einen Blick über die Schulter zurück und sagte, »Der Schal ist richtig rausgeflogen, ui, war das ein Bild!« Mrs. Keane bedachte Phil mit einem mitleidigen Lächeln. Es war das erste von vielen. Er schaffte es mit Sal bis zur Schwelle der Wohnzimmertür, bevor ihre Knie einknickten. Das Glas fiel ihr aus der Hand. Er fing es auf und eine Erinnerung überkam ihn, nur flüchtig, aber du lieber Gott, so unglaublich klar und deutlich, wie er hinter der Garage einen zurückgeschlagenen Ball von Jake auffing. Er buxierte sie zwischen den Grüppchen im Wohnzimmer hindurch und hatte dabei inzwischen fast ihr volles Gewicht zu tragen. Seine Mutter warf ihm einen Blick zu und nickte, »Schaff sie raus hier!« Phil nickte zurück. Der Versuch, sie nach oben zu bringen, war aussichtslos, also schleppte er sie halb tragend ins Gästezimmer und legte sie zwischen den Mänteln der Trauergäste ab. Sie begann unverzüglich zu schnarchen. Als Phil zurückkehrte, erklärte er den Anwesenden, Sal sei so von Trauer überwältigt, dass sie sich vorerst nicht imstande fühle, unter Leute zu gehen, wenigstens für eine Weile. Es gab mitfühlendes Nicken und weitere gemurmelte Beileidsbekundungen, Gott im Himmel, derart viele Beileidsbekundungen, dass Phil sich bei dem Wunsch ertappte, jemand würde endlich einen schmutzigen Pfarrerwitz reißen. aber er war sich ziemlich sicher, dass der ein oder andere wusste, neben Mrs. Keene und seiner Mutter, dass es nicht allein die Trauer war, die seine Frau überwältigt hatte. Es war die erste Lüge, die er bezüglich ihrer Trinkerei erzählte, und sollte nicht die letzte bleiben.